Immer bereit, Skinheads sind die Ehre und Treue. Skinheads, Skinheads, Kraft durch Feuer. Marschieren wir in die neue Zeit, zum Kampf sind wir immer bereit. Skinheads sind die Ehre und Treue.